als würden Truppen und Soldaten in mein Herz und meine Seele einmarschieren und mein Fleisch für immer einkassieren. Ich stand auf und kroch auf allen Vieren. Ich vermochte es an manchen Tagen kaum zu lachen und verstieß den Schwachen Willen dagegen, was zu machen. Pass auf, denn ich hab noch immer Stacheln. Und ich war kurz davor, was Dummes zu tun. Doch diese Zeit ist jetzt vorbei. Ich lass die alten Sorgen ruhen. Splatter. Fühl dich frei, schlechte Zeiten gehen vorbei. Noch nicht dran, ist das Liebe oder ein Geschwür im Bauch? Meine Seele wollte auch schon brennen. Ist das Friede oder Amoklauf? Mein Herz gemacht aus Eis mit integrierten Stein. Ich konnte machen, was ich wollte, doch fand kein Grund zu weinen. Ich fühlte mich so schwach, obwohl ich viele Kilos drückte. Wollte schlafen, doch in meinem Kopf war man sich verrückte. Pass auf, denn dein Glück steht auf wackeligen Stelzen. Ein kleiner Schubs und dein Leben stinkt wie Kacke beim Schmelzen. Fühl dich frei, schlechte Zeiten gehen vorbei. Fliege weg und land auf fremden Ländern. Verlasse deine Welt oder fang sie an zu ändern. Irgendwann flieg ich so hoch, dass ich auf die Sterne spuck. So hoch, dass ich auf die Erde runterguck und die ganze Scheiße nicht mehr riechen kann. Ein kleiner Stoß nach oben und ich fang zu fliegen an. Okay, die Welt besteht aus Scheiße und ich mal noch immer keine rosa Herzen an die Wand. Doch wenigstens gehen mit mir und Tote und Dämonen nicht mehr Hand in Hand. Was bringt die Zukunft, wenn wir bonzen oder mit AIDS verseuchte Hero-Stricher? Das weiß keiner und ich geb'n Fick auf alles, so viel ist sicher. Dafür, ich hab dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, dafür, daf